Finanzen und ADHS. Oder warum Geld genau weiß, wo es wehtut. Es gibt Themen, bei denen ADHS nicht einfach herausfordernd ist, sondern wo es systematisch sabotiert wird. Finanzen gehören dazu. Nicht als kleines Nebengeräusch, sondern als dauerhafte Hintergrundexplosion. Und nein, das liegt nicht an Dummheit, nicht an Faulheit, nicht an mangelnder Moral und ganz sicher nicht daran, dass man es einfach nicht ernst genug nimmt. Es liegt an Mechaniken, sehr konsequenten, sehr unfairen Mechaniken, die mich persönlich gerade wieder mal einholen. Aber dazu später mehr. Das Problem beginnt nicht beim Geld. Es beginnt bei Priorisierung. ADHS bedeutet nicht, dass man Prioritäten falsch setzt. ADHS bedeutet, dass Prioritäten nicht stabil existieren. Heute ist die Rechnung lebenswichtig. Morgen ist sie abstrakt. Übermorgen existiert sie emotional gar nicht mehr. Nicht, weil man sie vergessen hat, sondern weil das Gehirn nur das als relevant einstuft, was jetzt Druck macht oder jetzt Dopamin verspricht. Eine Rechnung tut beides nicht. Sie ist leise, sie droht später. Sie ist das Gegenteil von dringend, bis sie plötzlich alles ist. Und dann ist es zu spät. Wieder mal. Dann mach doch einfach einen Plan. Ja, klar, mach ich gleich. Leg ihn bitte direkt neben die Einhörner und den Weltfrieden. Planung setzt voraus, zeitliche Vorstellung, realistische Einschätzung der eigenen Energie, lineares Denken, Wiederholung, Durchhalten ohne Belohnung, also exakt die Dinge, bei denen ADHS sagt, interessant, nein. Ich kann Pläne machen, ich bin sogar gut darin. Ich kann dir detailliert erklären, wie ich meine Finanzen in den Griff kriegen könnte. Schritt für Schritt. Total logisch. Total machbar. Und dann passiert nichts. Weil zwischen Wissen wie und es tun eine neurochemische Mauer steht, die sich nicht durch guten Willen einreißen lässt. Motivation ist kein Charakterzug. Sie ist ein neurochemischer Zustand. ADHS heißt, Motivation ist zustandsabhängig, nicht willensabhängig. Du kannst wissen, dass etwas wichtig ist. Du kannst es wollen. Du kannst dich dafür schämen, es nicht zu tun. Und trotzdem passiert nichts. Nicht aus Trotz, nicht aus Ignoranz, sondern weil das System gerade keinen Zugriff hat. Das fühlt sich von innen an wie, ich müsste, ich will, ich kann gerade nicht. Und von außen wie, warum machst du es dann nicht einfach? Tja, gute Frage. Würde ich auch gerne wissen. Hilfeangebote, die grandios scheitern. Jetzt kommen sie, die Klassiker. Meld dich doch einfach, dann machen wir das zusammen. Klingt nett, ist aber ein Meisterwerk der Ironie. Denn was verlangt dieser Satz? Initiative, Überwindung, Timing, emotionale Regulation, Priorisierung, soziale Energie, also genau das, was gerade nicht verfügbar ist. Das Ergebnis? Man meldet sich nicht, fühlt sich schuldig, fühlt sich dumm, fühlt sich unfähig und verliert noch mehr Energie. Spoiler: Das Problem ist nicht gelöst, es wurde nur emotional teurer gemacht. Ich weiß, dass Menschen es gut meinen. Ich weiß, dass sie helfen wollen. Aber meld dich einfach, ist wie jemandem mit gebrochenem Bein zu sagen, lauf doch einfach zur Apotheke und hol dir was. Ja, theoretisch möglich. Praktisch? Nein. Vermeidung ist kein Desinteresse. Sie ist Selbstschutz. Finanzen sind für mich und viele andere ADHSler kein sachliches Thema. Sie sind ein Trigger. Scham, Überforderung, Angst, alte Vorwürfe, gescheiterte Versuche, innere Stimmen, die sagen, schon wieder verkackt. Das Gehirn lernt sehr schnell, dieses Thema tut weh, also weg damit. Nicht rational, reflexhaft. Ich öffne meine Banking-App nicht, weil ich nicht wissen will, was da steht. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil mein Nervensystem schon beim Gedanken daran in Alarmbereitschaft geht. Und dann vermeide ich, wochenlang, monatelang, bis es knallt. Und dann knallt es richtig. Impulsivität ist nicht unkontrolliertes Geldausgeben, sie ist kurzfristige Spannungsregulation. Man kauft nicht, weil man es braucht, man kauft, weil das Nervensystem gerade Ruhe will, oder Kontrolle, oder Dopamin, oder einfach mal nicht dieses Gewicht im Kopf. Das ist keine Freude, das ist erste Hilfe. Und ja, sie hat Nebenwirkungen. Ich weiß, dass ich mir das nicht leisten kann. Ich weiß es, während ich es tue. Aber in dem Moment ist das irrelevant, weil der Druck im Kopf jetzt weg muss. Und der Kauf verspricht Erleichterung. Für 5 Minuten funktioniert das sogar. Dann kommt die Scham und der Kreislauf dreht sich weiter. Warum Schuldzuweisungen alles schlimmer machen? Weil sie das Nervensystem weiter in den Alarm treiben. Schämen blockiert Zugriff. Druck blockiert Denken. Moral blockiert Lernen. Je mehr du musst, desto weniger Kapazität. Je mehr Kontrolle von außen, desto mehr innere Abschaltung. Das ist keine Meinung. Das ist Neurobiologie. Und ich kann ein Lied davon singen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, du musst einfach mal, geht in meinem Kopf ein Schalter um. Nicht Richtung Motivation, sondern Richtung Shutdown. Weil ich weiß, dass ich muss. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Wie. Die bittere Wahrheit. Viele ADHSler haben nicht zu wenig Einsicht. Sie haben zu wenig tragfähige Strukturen. Und Strukturen, die funktionieren, sind extern automatisch niedrigschwellig, ohne moralischen Zeigefinger, ohne Eigeninitiative im entscheidenden Moment. Alles andere ist gut gemeint und wirkungslos. Ich brauche keine App, die mich daran erinnert, dass ich etwas tun soll. Ich brauche ein System, das es für mich tut, automatisch, ohne dass ich denken muss, ohne dass ich mich überwinden muss. Leider sind solche Systeme entweder teuer, kompliziert aufzusetzen oder schlicht nicht verfügbar. Also bleibt es beim Chaos. Kein Freifahrtschein, aber auch keine Schuld. ADHS erklärt Probleme. Es entschuldigt nichts im rechtlichen Sinn, aber es entlastet moralisch. Nicht, ich kann nichts dafür, also egal, sondern ich verstehe endlich, warum ich immer wieder an derselben Stelle scheitere. Und verstehen ist der erste Moment, in dem sich etwas verändern kann. Nicht durch Druck, sondern durch realistische Systeme. Ich bin nicht faul. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht unverantwortlich. Ich bin jemand, der mit einem Gehirn durchs Leben geht, das anders funktioniert. Und das in einer Welt, die auf Selbststeuerung, Daueraufmerksamkeit und lineares Funktionieren gebaut ist. Das ist kein Match. Finanzprobleme bei ADHS sind kein individuelles Versagen. Sie sind ein vorhersehbares Ergebnis eines Gehirns, das in einer Welt lebt, die auf Daueraufmerksamkeit, Selbststeuerung und lineares Funktionieren gebaut ist. Das Problem ist nicht mangelnder Wille. Das Problem ist, dass man versucht, mit Willen etwas zu lösen, was Struktur braucht. Und solange wir so tun, als sei das ein Charakterproblem, wird sich daran exakt gar nichts ändern. Außer der Scham. Die wächst zuverlässig mit. Und die kann ich gerade wirklich nicht mehr gebrauchen. Also, nein, ich habe meine Finanzen nicht im Griff. Ja, das ist ein Problem. Und nein, ich bin nicht stolz drauf. Aber ich bin auch nicht mehr bereit, mich dafür moralisch fertig zu machen. Weil das hilft niemandem. Am wenigsten mir.